So, Vanessa, am besten wir rekapitulieren einmal, wo wir jetzt sind, was unsere Frage nach dem Stoff der Welt angeht. Da war zunächst die Aussage deiner Lehrerin in der dritten Klasse, dass dieser Stoff Materie ist. Wir sagen, gut, und was ist Materie? Das scheint mir eine faire Frage zu sein, und die Physiker sehen das ja auch so. Deshalb fragten wir die Physiker, was denn ihre Materie sei, und im vorigen Brief kamen wir zu dem Schluss, dass Materie nichts weiter ist als Oberflächen im Raum. Was für Oberflächen du siehst, hängt jedoch davon ab, wie du schaust. Oberflächen des gewohnten Blicks mit unbewaffnetem Auge sind Dinge wie etwa meine rote Scheune. Oberflächen auf der biologischen Ebene können beispielsweise die Zellen deiner Haut sein, wie du sie unter dem Mikroskop siehst. Oberflächen der molekularen Ebene, chemische Oberflächen, sind im Elektronenmikroskop zu erkennen. Und Oberflächen der Größenordnung von Atomkernen und Elementarteilchen sind nur indirekt unter Zuhilfenahme von Teilchenzertrümmerern zu beobachten. Der Raum ist ganz und gar nicht Newtons tote Leere, sondern tatsächlich eine Fülle, die alle Oberflächen trägt und mit Energie versorgt. Materie ist Oberflächen in der Fülle des Raums. Vor Jahren hörte ich Chögyam Trungpa Rinpoche sagen, der Raum ist massiv, ein Grashalm ist hohl. Ich dachte, er meine das metaphorisch, wenngleich es irgendwie auch so klang, als spräche er von tatsächlicher Wahrnehmung. Er schien davon zu sprechen, wie die Dinge jenseits der Sprache wirklich sind. Jedenfalls begann ich, im Zusammenhang mit der energetischen Fülle des Raums zu begreifen, dass Trungpa Rinpoche seine Worte buchstäblich so meinte, wie er sie sagte. Dann sahen wir an den Oberflächen, die von den Physikern Elementarteilchen genannt werden, etwas noch Merkwürdigeres. Sie verhalten sich manchmal wie Teilchen und manchmal wie Wellen. Und in der Welt unserer gewöhnlichen Erfahrung kann ein Ding einfach nicht zweierlei zugleich sein. Bei ihren Versuchen, diese Phänomene zu erklären, sind die Physiker offenbar wider Willen gezwungen, den Geist, den ihre Vorgänger vor langer Zeit aus der Wissenschaft verbannt hatten, wieder einzubeziehen. Schließlich haben wir mit David Bohms Hilfe erkannt, dass das Problem mit der Zersplitterung der Wirklichkeit durch unser Denken, unsere Sprache und unsere Theorien begann. Jetzt hatten wir Geist und Materie, Wellen und Teilchen und überlegten fieberhaft, wie sie zusammenzubringen seien. Es stellte sich heraus, dass niemand dazu so recht in der Lage war. Dann erkannten wir, dass die Ganzheit, zu der auch unser Denken, unsere Sprache und die Theorien der Physiker gehören, Bewusstsein und Energie und Oberflächen der Energie und schließlich Zeit und Raum einschließt. All diese Bruchstücke hat nur unser Denken hervorgebracht.